barfuß am Strand lang gehen, in den Sternenhimmel sehen, sich in grüne Wiesen legen, spazieren gehen im Regen, klassische Musik anhören, für immer dir gehören, viele, viele Kinder kriegen und dich für immer lieben. Ich fluche niemals, bin sehr treu, schlafen gern noch mal im Heu. Immer Frühstück an das Bett, kochen allzeit ohne Fett. Ganz viel dichten und auch denken, Herz und Seele so verschenken. An jemand, der es wert ist, und wenn ich fort bin, mich vermisst. Sonntagskaffee und auch Kuchen und die Großmutter besuchen.